Herzlich willkommen zum 34. Conancast. Heute mit dem Thema über den zweiten Charaktercontest, der am 4. Mai 2011 bei uns im Detective Conan Forum anlaufen wird. Wir werden heute einmal darüber sprechen, was denn da für mögliche Konstellationen herauskommen könnten und haben auch schon die Auslosung der Gruppenphase für euch, die ihr euch dann hier exklusiv in diesem Podcast anhören könnt, wenn ihr nicht bis zum 4. Mai warten könnt, wo die Ergebnisse dann offiziell bekannt gegeben werden. Und neben mir dabei ist heute auch Marcel. Hallo. Und dann noch Christian. Hi. Und zu guter Letzt ist auch Moni mal wieder mit dabei. Hallo Moni. Hallo. Gut, und dann kommt an dieser Stelle nochmal eine kurze Einleitung, wie denn der Charaktercontest ablaufen wird. Im Gegensatz zum ersten gibt es ja nämlich ein paar kleine Änderungen. Und zwar gibt es erst einmal 8 Gruppen mit jeweils 8 Charakteren, die alle zugelost wurden von mir. Und aus diesen 8 Gruppen kommen dann jeweils immer 2 weiter, die dann im K.O.-System gegeneinander antreten werden. Also Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und dann eben Finale. Das Ganze funktioniert über Kreuz, also der Erste der Gruppe A tritt dann gegen den Zweiten der Gruppe B an und so weiter und so fort. Und da hat jeder Benutzer eben immer eine Stimme pro Gruppe oder eben auch eine Stimme pro K.O.-Begegnung, die dann nachher folgen werden. Natürlich ist es auch möglich, dann taktisch zu wählen, also wenn euer Lieblingscharakter schon so viele Stimmen Vorsprung hat, weil die Stimmen natürlich auch öffentlich bekannt gegeben werden, wer dann was gestimmt hat, also welcher Charakter denn aktuell wie viele Stimmen hat, könnt ihr natürlich auch für euren Zweitlieblingscharakter in der Gruppe stimmen und den dann eben weiterlassen. Ist eben auch möglich, hier taktisch zu wählen und nicht eben immer für seinen Lieblingscharakter zu wählen, was auch wieder eine gewisse Spannung in diesem Wettbewerb bringt eben, dass nicht immer nur der beste Charakter eben oder der beliebteste weiterkommt, sondern auch andere, wie es ja auch in den letzten Charakter-Contesten war, dass da auch ganz viele Unbekannte ziemlich weit nach vorne gekommen sind, die dieses Mal auch natürlich wieder mit dabei sind und sich dann wieder beweisen können. Ja, dann machen wir direkt mal weiter mit der ersten Gruppe. Da zähle ich jetzt einfach mal die 8 Mitglieder auf, die in dieser, oder die 8 Charaktere, die in dieser Gruppe platziert wurden. Das sind Akai, Wodka als Hauptcharaktere, dann Kazuha und Yusaku Kodo als Nebencharaktere, dann Kobayashi als Lehrerin, die auch letztes Mal schon mit dabei war, und neu mit dabei sind in diesem Charakter-Contest erstmalig Sera, Fusai Campbell und Miike Naeko. Also gleich 3 neue Charaktere in dieser ersten Gruppe. Was habt ihr denn da für Erwartungen an diese Gruppe? Wer glaubt ihr kommt da weiter? Also ich rechne mir für Shuichi Akai ziemlich große Chancen aus und denke, dass er weiterkommt. Und vielleicht auch noch Sera, aber sie ist ja so ein neuer Charakter jetzt, ein Spoiler-Charakter sozusagen aus den neuen Kapiteln. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Sera da jetzt so genau kennen, auch wenn sie jetzt ziemlich oft erwähnt wurde. Und ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, dass Yusaku Kodo weiterkommen könnte. Ja, also ich denke auch, Shuichi Akai, Wodka und Yusaku Kodo sind die beliebtesten Charaktere, aber gerade weil vielleicht in letzter Zeit die nicht so häufig aufgetaucht sind und dass Sera eben neu mit dabei ist, denke ich mal, kann da auch Sera mit weiterrutschen. Also kann ziemlich spannend werden, das Ganze in der ersten Gruppe. Also ich muss ja sagen, ich glaube nicht, dass Sera so gute Chancen hat, weil der zweite Fall ist mit ihr noch nicht mal abgeschlossen. Ich glaube, die wenigsten kennen sie überhaupt schon. Aber sonst würde ich mir vielleicht noch, es kommt jetzt natürlich auf die Verteilung an. Also die Mädchen würden vielleicht auch für Kazuha stimmen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Mädchen da abstimmen, also. Das Verhältnis da ist in unserem Forum ist ungefähr 50-50, also gleich viele Jungen wie Mädchen. Von daher, wenn ich jetzt sagen müsste, wer weiterkommt, dann wäre es auf jeden Fall Akai und Sera. Die sind ja beide. Ich glaube doch, dass Sera ziemlich viele Stimmen bekommt, auch wenn sie noch nicht so bekannt ist. Aber einfach, jetzt sind schon viele Leute der Meinung, dass Sera ihr Lieblingscharakter ist. Von daher wird die auch viele Stimmen bekommen und auf jeden Fall unter den ersten 4 sein, das auf jeden Fall in dieser Gruppe, wenn nicht sogar weiterkommt. Ja, so zumindest die Underdogs für mich wären auf jeden Fall Sumiko Kobayashi und Miike Naeko, also diese neue Freundin von Chiba. Und Fusai Campbell, die ist ja auch unten durch. Ich glaube, unter. Naja, wer weiß, also die ist ja doch ein bisschen mysteriös, also vielleicht könnte die da doch ein paar Stimmen bekommen, immerhin. Aber ich schätze schon, dass man jetzt mit dieser neuen. Wir haben ja auch mehr Benutzer als beim letzten Mal, von daher glaube ich schon, dass man jetzt hier ungefähr 10 Stimmen braucht, um weiterzukommen. Und dass die sich durch gegenüber Akai und Wodka oder Yusaku oder Sera durchsetzt, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Ich glaube. Oder Kazuha? Genau, oder Kazuha. Jetzt ordne ich hier auch keine Chancen mehr zu. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Gruppe. Da zähle ich jetzt wieder einmal die Charaktere auf, die da drin vorhanden sind. Das sind Ran, Heiji, Ayumi, Yui Torada, Saguro Hakuba, Makoto Kyogoku, also Sonokos Freund, Sango Yokomizo und Minerva Glass. Also diesmal wieder drei Hauptcharaktere mit Ran, Heiji, Ayumi und dann vier Charaktere, die beim letzten Mal schon dabei waren und einen neuen Charakter. Diesmal ist überraschend, dass kein einziger Nebencharakter dabei ist, also auch die einzige Gruppe, wo es keinen einzigen Nebencharakter gibt. Ja, also ich glaube, wie in der ersten Gruppe auch, ist der Charakter auf Position 1, also in diesem Fall Ran, hat wahrscheinlich wieder große Chancen weiterzukommen. Und ansonsten würde ich noch sagen, dass Heiji und Saguro auch ja, ziemlich beliebt sind und große Chancen hätten weiterzukommen. Und den Charakter, den ich jetzt gar nicht kannte vorher, wo ich nachgucken musste, das war Yui Tora da. Deswegen würde ich sagen, also das ist von Taki Morofshi, diese Polizisten aus diesem Fall mit der roten Wand, kommt wahrscheinlich nicht weiter. Und Minerva Glass, die aus dem London-Fall ist, ist jetzt auch nicht so ein wichtiger Charakter, denke ich, kommt auch nicht weiter. Ja, also ich denke, Minerva Glass wird oft unterschätzt, weil ich meine, sie hat ja quasi dieses ganze Liebesgeständnis von Shinichi angeschubst. Also ich denke, insgesamt wird sie schon eine große Rolle in der Geschichte spielen, aber sie ist halt einfach total, ich sag mal, unbekannt und man vergisst sie halt wieder schnell, eben auch unter diesem Ereignis eben dieser Liebeserklärung. Also denke ich auch nicht, dass sie weiterkommt. Dann ja, Yui. Ne, glaube ich jetzt auch weniger. Ich würde auch sagen, bei Ran, ich meine, das ist ja total offensichtlich, quasi die wichtigste Person der ganzen Geschichte. Also ich denke, dass sie auf jeden Fall weiterkommt. Und Heiji hat einfach so eine Art, dass man ihn irgendwie mögen muss. Also würde ich mal sagen, dass er vielleicht auch noch gute Chancen hat. Wobei Ayumi ja dann doch so als Kind vielleicht, dass man sich dann nicht so mit identifizieren kann oder möchte. Also ich, keine Ahnung. Also ich denke auch, Ran und Heiji, denke ich mal, haben die größten Chancen. Ran, ja klar, als Hauptcharakter quasi, als zweitwichtigster Charakter, wie Moni auch schon gesagt hat. Und Heiji hat ja eh viele Fans irgendwie, wie zum Beispiel Sarah, die heute leider nicht dabei ist. Und mich. Und ja, sieht man schon, also da ist auch eine Fangemeinde dahinter, deswegen denke ich mal, werden sich die beiden durchsetzen. Und Minerva Glass, weiß ich nicht, also ich kenne sie jetzt nicht so. Und ich denke auch, dass es nicht so viele sie kennen, beziehungsweise wenn sie jetzt bloß in einem Fall oder so dabei war, dann wird sie halt relativ schnell vergessen und fallen lassen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die. Wobei Hakuba könnte auch noch eine Chance haben, denke ich mal. Also ich denke mal, den mögen auch viele noch. Durchsetzen werden sich Ran und Heiji, denke ich. Ja, das sehe ich auch genauso. Also Ran und Heiji werden auf jeden Fall weiterkommen und vielleicht hat dann eben noch Hakuba eine Chance. Und wegen Ayumi, weil sie auch als Hauptcharakter gelistet ist, aber letztes Mal wurde sie auch schon ziemlich stark rausgewählt, also landete auch auf den hinteren Plätzen und wurde deswegen in dieser Auslosung diesmal auch weiter hinten gelistet, in Top 3. Ja, Minerva Glass im Vergleich jetzt mal zu Sera, wenn ich mir den Vergleich mal ziehen darf, da werden auf jeden Fall deutlich weniger Stimmen kommen, denke ich mal, weil Sera ist einfach, ja, detektivisch da und ist auch in Tokio, also taucht öfter auf und hat noch eine Chance in der Zukunft, während Minerva Glass ja aus, ja, einmal in Band 71, glaube ich, war das im Schlüsselloch war. Das war auch ihr das Stärkste, was sie wahrscheinlich geschafft hat. Und dann einmal in diesem London-Fall und dann ist sie jetzt weg. Von daher glaube ich auch nicht, dass da so viele Stimmen kommen werden. Und Also ja. alle Minerva Glass-Fans, wenn ihr euch den Heiji und Ran-Fans widersetzen wollt und unsere Erwartungen übertreffen wollt, dann stimmt für sie. Soweit zum taktischen Wählen. Naja. Also die ganzen anderen Charaktere haben auf jeden Fall keine Chance. Also Sango Yokomizo und Yui Torada und ja, vielleicht Makoto noch, aber sonst, also, die sind ja wahrscheinlich alle raus. Dann könnte man jetzt auch gut nochmal so einen Vergleich ziehen, wenn jetzt nämlich zum Beispiel Sera in Gruppe 1 oder Gruppe A auf Platz 1 kommt und Ran auf Platz 2 in Gruppe B, dann könnte es da ja auch schon ein Zusammentreffen geben von Ran und Sera. Das würde ich mal interessant finden, also. Ja, also sie treffen ja im aktuellen Fall auch aufeinander. Dann kann man das auch vom Beliebtheitsgrad mal sehen. Ja, da aber Seite an Seite und nicht als Kontrahenten. Naja, schon irgendwie, weil sie will ja, dass Spoiler, dass der quasi erschossen wird und dann, nein, wir erschießen hier keine. Ja, da hast du auch wieder recht. Naja, wir werden es ja sehen. Die nächste Gruppe ist die Gruppe C. Da haben wir zwei Hauptcharaktere, und zwar Takagi und Megure, also beide von der Polizei aus Tokio. Dann vier Nebencharaktere, Shionti, Subaru Okia, mein Favorit, André Kamel und Chiba. Dann ein Charakter, der im letzten Mal schon dabei war und noch überzeugt hat, das ist Heizo Hattori. Und als neuer Charakter diesmal dabei Kaito Kuroba, also Kaito Kids alter Ego. Ja, in der dritten Gruppe sehe ich jetzt diesmal nicht in den Hauptcharakteren den Favoriten, sondern wie du, Philipp, in Subaru Okia. Und ansonsten würde ich auf Platz 2 wahrscheinlich ja, Takagi oder Megure vermuten. Oder vielleicht noch Kaito Kuroba, wobei ja Kaito Kid nochmal in einer anderen Gruppe dann als Kaito Kid Charakter eben ist und naja, deswegen vielleicht nicht unbedingt nochmal gewählt wird. Also wenn ich das hier mal so sagen darf, ist das für mich eigentlich die Loser-Gruppe, wo eigentlich nur so ein Favorit ist, und zwar Okia, den auch wahrscheinlich ganz viele wählen werden. Und dann geht das hier wahrscheinlich auch schon wieder mit dem taktischen Wählen los, dass man da irgendwie jemanden hochziehen will, weil eigentlich, ich glaube, vielleicht Takagi ist noch ein bisschen vor den anderen, aber sonst Megure, Kamel oder Kaito Kuroba, die sind ja alle auf der gleichen Linie eigentlich. Also ich würde jetzt keinen vor den anderen stellen. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also auf jeden Fall kann hier schon mal ein sehr unbekannter Charakter weiterkommen, wenn man das mal so sieht. Also ich bin hier eindeutig in der Unterzahl als einziges Mädchen. Und wenn ich mich so umhöre, hat Kaito schon eine Fanbase. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die sich dann sagen, naja, vielleicht doch eher Kaito Kid. Aber ich meine mal dafür für beide Stimmen. Zwinker. Oh, oh, oh, Takagi hat auch eine Fanbase. Das kann wieder heiß hergehen. Naja, werden wir mal sehen. Also ich denke mal, die größten Chancen hat hier Subaru. Philipp ist es ja auch. Philipp wählt die bestimmt auch. Mal schauen. Ja klar, mein Lieblingscharakter. Und danach denke ich mal Kaido. Kaido und Takagi. Mal sehen. Soll ich mal einen Charakter ansprechen? Was haltet ihr denn von Heizo Hattori? Na, ich glaube eigentlich eher nicht. Also, ja gut, es hält wie's Vater, aber ich weiß nicht, eher nicht. Ich finde ihn unsympathisch. Ich finde ihn langweilig, keine Ahnung. Also ich würde nicht wählen. Okay, also ein breites Nein. Dann will ich auch gar nicht weiter in der Gruppe C bleiben, sondern mach direkt weiter mit der Gruppe D. Da haben wir wieder einmal zwei Hauptcharaktere, und zwar Jin und Sonoko. Dann drei Nebencharaktere, das sind Shiratori, Yukiko Kudo und Yumi Miyamoto. Dann drei altbekannte Charaktere, die auch ja keinen großen Auftritt in der Serie hatten. Das sind Midori Megure, also Megures Frau, dann Yoko Okino und Irish, der in Film 13 aufgetreten ist, wer das nicht wissen sollte. Ja, also ich denke, hier ist Jin wahrscheinlich in der Favoritenrolle, so als großer, kaltblütiger Bösewicht. Und vielleicht sonst noch Yukiko Kudo, die ist ja auch immer sehr lustig, aber hat jetzt in letzter Zeit sehr wenige Auftritte. Und vielleicht noch Sonoko. Im Vergleich zum letzten Mal könnte aber auch Shiratori ordentlich zulegen. Also der hat ja jetzt durch die Kirschblütenfälle da ziemlich, glaube ich, an Beliebtheit gewonnen, wenn ich mir das so vorstellen kann. Der könnte, glaube ich, auch oben mitmischen und dann vielleicht auch weiterkommen. Ja, stimmt, könnte ich mir auch vorstellen. Ich denke mal, dass Jin und, ich weiß nicht, Shiratori vielleicht, Yukiko, das Rennen machen. Also die drei, denke ich mal, sind die Chancen am größten. Sonoko, weißt du, die verhält sich manchmal ein bisschen dumm, muss man sagen. Und die anderen vier Charaktere, weißt du, sind alle unspektakulär, sind alle irgendwie... Zum Beispiel Irish, das ist aber völlig unnötig, dass der hier, also das ist völlig... Der hat gar keine Chancen, denke ich mal, weil ein Charakter, der nur in einem Film auftaucht und da jetzt auch nicht so toll präsentiert wird, finde ich. Ja, also wie gesagt, ich denke mal Yukiko, nicht Sonoko, Shiratori und Jin. Also die drei, denke ich mal, haben die größten Chancen. Ja, was jetzt bei dieser Gruppe noch interessant ist, das ist ja natürlich, dass Jin dabei ist und in Gruppe C Subaru Okia. Da gab es ja letztes Mal im Achtelfinale schon das bekannte Treffen zwischen Subaru Okia und Jin, wo das dann mit einem sensationellen 50-50 Gleichstand ausging, wo dann nochmal ein neues Aufeinandertreffen gemacht werden musste, was Jin leider mit, ich glaube, 5 Stimmen gewonnen hat, also 20-15 oder so. Naja, es könnte auf jeden Fall wieder ein Aufeinandertreffen geben, da bin ich mal sehr gespannt, ob das dann wieder so kommen wird. Ich werde mich auf jeden Fall ins Zeug legen und dann auch mal gucken, dass ich mit meiner Stimme das irgendwie wieder hindrehen kann, weil ich da unbedingt nochmal Rache üben will an Jin. Dass der dann auch im Achtelfinale mal hängen bleibt. Wenn jemand rausfliegt quasi und wieder zurückkommt, wie jetzt aber letztes Mal ist dann eben Oki rausgeflogen und dann denken sich die jetzt, so, diesmal lassen wir ihn nicht rausfliegen. Ja, aber wenn Okia und Jin beide in der Gruppenphase auf Platz 1 landen, dann kommt es ja eh nicht zu einem Zusammentreffen im Achtelfinale. Dann frühestens im Finale. Das heißt aber, dass so weit wird es ja nicht kommen, da werden andere Charaktere sicherlich das Rennen machen. Also ich ordne jetzt Okia und Jin nicht die größten Chancen hier im Charakterkontest zu, sondern wie beim letzten Mal eben auch Conan, Shinichi und Heiji. Aber dazu kommen wir dann später auch noch. Ja, dann mache ich mal weiter mit Gruppe E. Da haben wir vier Hauptcharaktere, von mir auch, ich habe die mal als Todesgruppe hier notiert. Das sind Shinichi, Ai, Kogoro und Genta. Wobei Genta natürlich, ja, als Hauptcharakter, okay. Dann zwei Nebencharaktere, da haben wir unseren Kaito Kid und Kids Konkurrenten Jinzo Nakamori. Und dann noch zwei neue Charaktere diesmal dabei, die es auch ziemlich in sich haben. Auf jeden Fall der zweite, also das erste Ray Curtis. Und dann noch den Narbenmann, den ja viele von euch sicherlich schon kennen, aus den Bänden 65, glaube ich, war das, und 67, da wo er in der Bank war und im Kaufhaus. Also diesmal haben wir auch getrennt zwischen Akai und Narbenmann, weil es ist ja noch nicht klar, ob denn jetzt der Narbenmann Akai ist, aber das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall sind zwei verschiedene Charaktere hier bei uns im Charakter-Contest und deswegen wird der Narbenmann jetzt hier in Gruppe 5 gelistet. Gemeinsam mit eben diesen vier Hauptcharakteren und den zwei Nebencharakteren, was ja schon eine Menge Spannung bereitet. Letztes Mal ist Kogoro ja übrigens in der Todesgruppe 7, damals war das, knapp rausgeflogen. Also Platz 5 mit einer Stimme hinter Kazuha war das. Hoffentlich eilt diesmal nicht das gleiche Schicksal, obwohl es wieder danach aussieht. Also, wenn ich mir das ansehe, Shinichi, Narbenmann, also ich wüsste jetzt nicht, für wen ich von den ganzen nicht wählen sollte. Na gut, also ja, in der Gruppe würde ich fast sagen, dass der Wahlausgang hier eigentlich am eindeutigsten sein wird. Weil ich denke, dass Shinichi und Ai eigentlich wahrscheinlich klar die Favoriten sein müssten. Kogoro glaube ich eher nicht, vielleicht auf Platz 3. Und ansonsten sind wahrscheinlich Ray Curtis und Genta ziemlich klar ja, Schlusslichter. Ich finde es schade, dass Kaito Kid hier einfach zu so einer großen Konkurrenz gestellt wird. Aber es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass ich Kaito Kid mag. Aber ich denke, er hat halt ein bisschen den Nachteil, dadurch, dass er fast nie vorkommt. Also ich denke jetzt durch die Splittung von Akai und dem Narbenmann, denke ich mal, dass der Narbenmann rausfliegen wird, weil, naja, der taucht ja nicht so oft auf. Das erzeugt irgendwie bloß ein bisschen Spannung, das Ganze mit dem. Und ich weiß nicht, Genta hat auch keine Chancen, sehe ich mal so. Ray Curtis auch nicht. Nakamori auch nicht, weil der stellt sich auch immer ein bisschen blöd an. Und ich weiß nicht, also so das Battle, denke ich mal, ist zwischen Kaito Kid, Kogoro vielleicht auch noch, Ai und Shinichi. Wobei ich hier auch gespannt bin, ob denn Shinichi noch wieder so große Chancen hat. Letztes Mal war es ja so, dass Shinichi und Conan da beide immer weitergewählt wurden, egal was da war. Ich weiß nicht, ob es diesmal auch wieder so sein wird. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass jetzt Shinichi hier mal knapp rausfliegt und dann vielleicht Ai und Kaito Kid weiterkommen. Ich meine, Shinichi hat ja schon viele Anhänger bei den weiblichen Benutzern und von daher könnte er da vielleicht auch noch von Kaito Kid getoppt werden. Also Kaito Kid gegen Shinichi, ich weiß nicht, was die weiblichen Benutzer da so wählen würden. Bin ich mal gespannt. Ja, wie es mir geht, ich kann mich nicht entscheiden. Ihr habt das eine ziemlich spannende Gruppe, würde ich sagen. Das wird lustig. So, dann machen wir weiter mit der Gruppe F. Da haben wir zwei Hauptcharaktere, Hiroshi Agasa und Jody. Und dann vier Nebencharaktere, Misao Yamamura, Bourbon, Korn und Jirokishi. Dann noch zwei Charaktere, die im letzten Mal schon dabei waren. Das sind Tomoaki Araide und Takaki Morofushi, der, ja, wie Marcel schon sagte, mit Yuitora dann in einem Fall aufgetaucht ist. Und diesmal keinen neuen Charakter in dieser Gruppe, genauso wie bei Gruppe D schon. Ja, ich denke, hier dürfte Agasa zusammen mit Jody ziemlich klar durch sein, eben weil Agasa ein sehr wichtiger Charakter ist und auch ja ganz sympathisch mit seiner Erfindung und Jody auch eine sehr coole FBI-Agentin ist. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass am ehesten Takaki Moroshi vielleicht ein Konkurrent sein könnte. Und ja, ansonsten, Bourbon ist ja so ein mysteriöser Charakter, da ist ja nicht mal bekannt, wie er aussieht oder sie. Aber was noch lustig wäre, wenn jetzt zum Beispiel, was wahrscheinlich eh nicht passieren wird, aber wenn jetzt im Kapitel während der Wahl dann die Identität von Bourbon aufgelöst wird und Bourbon dann gegen den Charakter antritt, der er in Wirklichkeit ist. Also es wird nicht passieren, aber das fände ich sehr lustig. Das ist ja dann quasi wie Kaito gegen Kaito Kid und Shinichi gegen Conan. Ist ja auch alles dieselbe Person. Genau. Das gab's am letzten Mal schon, wo Conan gegen Shinichi angetreten ist und die alle sich gefragt haben, was sie jetzt wählen sollen. Am Ende ist dann Shinichi weitergekommen. Tja, so war's dann. Also ich weiß gar nicht, ob Agasa hier so die größten Chancen hat. Also auf jeden Fall weiter sehe ich auf jeden Fall schon mal Jody, die wird sich hier ganz klar absetzen. Und sonst, ja, wird auch wieder spannend, wer sich denn hier durchsetzen kann. Also einen zweiten Favoriten habe ich hier nicht so wirklich. Vielleicht noch Yamamura, weil der ja auch so ein bisschen lustig ist. Obwohl der jetzt in letzter Zeit bisschen, ja, überbewertet wurde. Also der kam ein bisschen häufig vor und das ist auch nicht mehr ganz so lustig. Vielleicht hat er jetzt ein bisschen an Popularität verloren. Ja, ich denke mal, dann wird doch Agasa weiterkommen. Oder eben jemand ganz Unerwartetes. Was ich hier aber auch nicht glaube. Also ich glaube nicht, dass hier Korn oder irgendjemand anders so viel Stimmen einfahren wird. Das glaube ich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Sehe ich genauso. Also ich sehe Jody an erster Stelle. Das ist gut so, weil Jody mag ich auch. Und danach, weiß nicht, Agasa denke ich mal. Auf jeden Fall wird Jody erster. Eigentlich wollte ich ja gegen Jody stimmen diesmal, aber wird wohl nichts. Muss ich doch für sie stimmen, weil sonst, ich meine, ich kann ja nicht für Yamamura oder so stimmen, das geht nicht. Nein, Jody muss weiterkommen. Na, andererseits, wenn denn zum Beispiel in der Nachbargruppe irgendein Charakter ist, den man weiterhaben will, kann man ja auch für einen stimmen, wo man denkt, dass der schwach ist und dann ausscheiden wird im Achtelfinale. Da sind wir wieder im taktischen Wählen. Weil es ja auch interessant wäre, wenn ich sehe in Gruppe E, der Nabenmann weiterkommt auf Platz 2, vielleicht ganz überraschend, und dann Jody in Gruppe F das Rennen auf Platz 1 macht, dann könnte der Narbenmann zum Beispiel gegen Jody antreten. Und das wäre, glaube ich, auch wieder mal super interessant, weil die alle schon im Manga und im Anime auf das Treffen zwischen den beiden warten. Die nächste Gruppe ist dann die Gruppe G. Da haben wir diesmal zwei Hauptcharaktere, wie schon so oft. Und zwar Wermut und Mitsuhiko. Dann ein Nebencharakter, das ist Eri. Zwei Charaktere, die im letzten Mal schon dabei waren, das sind Misao Yamamura, also die Großmutter von Misao Yamamura, und dann Jinpei Matsuda. Darüber hinaus noch drei neue Charaktere, das sind Toichi Kuroba, dann der Boss der Organisation und Rikomichi Kusuda. Also der, wo Christian auch schon vorher gefragt hat, wo er denn herkommt, das ist der aus dem Fall mit der Organisation im Krankenhaus, wo Kea befreit werden sollte und er dann sich die Verfolgungsjagd mit Akai und Conan liefert, wer ihn nicht kennen sollte. Also wenn ich jetzt mal den Vergleich wagen darf zwischen Toichi und eben Megures, Midori, Megure eben, da muss ich jetzt sagen, das sind ja beide quasi nur Hintergründe zu anderen Charakteren. Also ich würde ihm jetzt nicht so große Chancen einräumen. Und naja, Anokata, das ist halt so ein bisschen die Distanz, da weil man ja nicht weiß, wer das ist, offensichtlich. Also ja, und ich meine jetzt auch Rikomichi Kusuda, ich meine, den kennt irgendwie niemand. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass Wermut weiterkommt, weil sie irgendwas Mysteriöses hat und was Intelligentes und dadurch, dass sie Conan nicht verrät, irgendwie so einen Plan hat. Also sie hat schon viel Interessantes und naja, Mitsuhiko, ich glaube, wir räumen hier den Detective Boys allgemein nicht große Chancen ein. Ja, vielleicht noch Eri, würde ich jetzt sagen. Ja. Also ich würde wahrscheinlich auch eher Eri auf Platz 2 sehen und auf Platz 1 ganz klar auch Wermut, eben weil sie gegenüber Conan so, also ihn nicht verrät und so komisch offen ist und so. Und ansonsten, also Anokata ist wie Bourbon, also auch da wo würde man ja nur für den Namen wählen statt für den Charakter, scheidet, denke ich, ganz klar aus, ja. Ich find's komisch, warum jetzt Matsu da jetzt nicht so weit vorne steht, also ich denke mal, dass den auch ein paar Leute wählen. Ja, kann natürlich sein. Kannst ja eine Stimme für ihn abgeben und dann der Einzige sein. Nein. Wahrscheinlich Wermut werden. Ja, das werden wahrscheinlich viele machen. Da ist natürlich auch wieder eine Sache mit dem taktischen Wählen, dass man eben seinen Zweitlieblingscharakter auf Platz 2 wählen kann. Zum Beispiel in diesem Fall Eri, der ich auch hier, ich glaube, die meisten Chancen einräume auf Platz 2. Obwohl Mitsuhiko letztes Mal auch nicht schlecht war. Also, der könnte auch gut noch oben mitspielen und dann vielleicht Platz 2 sichern und dann weiterkommen. Wobei die ganzen anderen, die sind ja alle unbekannt. Vielleicht noch Misao Yamamura, aber sonst. Die hat er letztes Mal auch, war ja auch ziemlich gut und ist, glaube ich, sogar in die zweite Gruppenphase gekommen. Da habe ich mich noch am besten dran erinnert. Hier von diesen ganzen anderen Charakteren. Ja, also ich denke, Mitsuhiko könnte vielleicht noch eine Chance haben. Und ansonsten, Yamamuras Großmutter kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nochmal viel gewählt wird, weil es ist jetzt doch wieder länger her, dass sie das letzte Mal aufgetaucht ist. Ich möchte überhaupt nochmal anmerken, wegen der zweiten Gruppenphase, die ich gerade eben genannt habe, die gibt's diesmal nicht wieder, weil es letztes Mal zu umständlich war, erstmal zwei Gruppenphasen zu machen. Diesmal geht's dann gleich los mit dem Achtelfinale nach der ersten Gruppenphase. Also letztes Mal war es so, diesmal nicht mehr. Damit ihr nicht verwirrt seid, wenn ich jetzt hier Verwirrung gestiftet haben sollte. Gruppe H kann auch schon wieder interessant werden. Da haben wir diesmal drei Hauptcharaktere. Das sind Sato, Conan, Eske. Und dann drei Nebencharaktere. Das sind Akemi Miyano, James Black und Kerr. Und dann noch zwei neue Charaktere. Das sind Suguru Itakura und Diana Kingston, die aus dem London-Fall stammt, wer den noch nicht gelesen haben sollte. Ja, ich denke mal, Diana Kingston wird auch wieder nicht so viele Stimmen bekommen. Eben genau das gleiche Prinzip wie bei Minerva Glass in Gruppe B. Und ansonsten, Eske ist bei vielen Benutzern sicherlich auch schon unten durch. Der war ja nicht ganz so beliebt mit seiner tollpatschigen Art. Also Miwako Sato hat ja schon recht viele Anhänger. Und Conan wird natürlich auch, also wenn der nicht weiterkommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, Conan auf Platz 1 und Platz 2 wird dann wahrscheinlich, ich denke mal, an Sato fallen. Wenn nicht dann noch Akemi, Miyano oder James Black oder Kea vielleicht noch irgendwie dazwischen funken. Ansonsten Itakura rechne ich auch keine Chance zu und Eske und Diana Kingston, wie gesagt, auch nicht. Also ich finde ja auch, Eske ist quasi so ein Witz zwischendurch, aber nicht wirklich irgendwie so ein Lieblingscharakter, den viele haben könnten, ganz im Gegensatz eben zu Conan oder eben Sato. Ich meine, Sato hat schon ziemlich viele Anhänger, vor allem weil sie dann irgendwie eben mit Takagi noch und so die ganze Geschichte und dann kommt sie halt doch häufig vor. Wobei ich ja sagen muss, Akemi, ich meine, sie kommt nur ziemlich am Anfang vor, weil sie ja dann quasi tot ist, aber ich glaube, viele mögen sie, obwohl man jetzt vielleicht nicht gleich für sie stimmen würde. Ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Ich denke auch, dass Akemi Miyano vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, dass sie doch ziemlich beliebt ist. Aber klar, Conan wird wahrscheinlich sehr klar weiterkommen. Und ansonsten, ja, Platz 2, vielleicht Sato, James Black oder eben Akemi Miyano. Und klar raus sein durften diesmal Diana Kingston und dieser Itakura. Also ja, und Kia könnte vielleicht noch irgendwo in der Mitte sein. Also ich denke auch, dass Conan auf Platz 1 ist. Ich denke mal, daran gibt es jetzt wenig zu rütteln. Also ich denke mal, der wird Platz 1 erreichen. An Platz 2 würde ich irgendwie gern James Black sehen, weil die ersten Auftritte von dem waren, finde ich, cool. Aber wahrscheinlich wird es an Sato fallen. Oder Akemi. Weiß nicht. Man sieht's dann. Wobei, wenn ich mir die Gruppe jetzt hier ansehe, dann würde ich auf jeden Fall schon mal für Eske stimmen. Also ich mag Conan nicht sonderlich, sondern bin auch heimlicher Eske-Fan. Von daher wird der meine Stimme bekommen und auch wenn ich der Einzige bin. Vielleicht kommt er ja weiter. Also ganz geringe Chance sehe ich dann noch. Ein kleines Licht. Ja, ich denke mal, hier gibt es auch keine spannenden Achtelfinalbegegnungen, die man so wirklich nennen könnte. Das sind ja... Ich meine, vielleicht Kea gegen Wermut oder was ich was, aber das ist ja auch nicht sonderlich interessant. Von daher würde ich jetzt einfach mal die Gruppenphase abschließen und dann nochmal zu einer persönlichen Meinung übergehen. Was denkt ihr denn, wer wird diesen Charaktercontest gewinnen? Beziehungsweise wer kommt ins Finale oder ins Halbfinale? Ich denke auf jeden Fall irgendjemand so in die Richtung von Shuichi und Subaru wird auf jeden Fall, denke ich, ins Finale kommen. Dieses ganze Mysteriöse und so. Und ansonsten denke ich halt dazu noch jemand total offensichtlich ist. Also vielleicht wie, keine Ahnung, Shinichi zum Beispiel, keine Ahnung. Ich bin wirklich nicht gut mit Schätzen, aber ich denke, er ist vielleicht so ein Gegensatz. Also ich denke jetzt eher weniger, vielleicht Ai und Shinichi zum Beispiel würde ich jetzt nicht erwarten im Finale oder so. Also wenn ich mal anmerken darf, letztes Mal war es ja so im Halbfinale, da standen sich Shinichi und Ran gegenüber und dann auf der anderen Seite noch Heiji und Wermut. Also eher die Hauptcharaktere, die auch so eine wichtigere Rolle in der Serie haben und nicht die ganz Unbekannten, die einfach mal neu dabei sind oder schon lange raus sind. Von daher denke ich auch, dass es diesmal wieder so kommen wird und dann ordne ich natürlich Conan und Shinichi wieder die größten Chancen zu, aber auch natürlich Ran und anderen Hauptcharakteren, die häufiger auftreten, wobei ich Kogoro, ich glaube, der wird wieder ziemlich früh rausfliegen, auch mit seiner guten Gruppe da. Ja, ansonsten natürlich Jin, Akai und was ich mal hoffe, dass jetzt hier Okia seine Position verbessern kann und vielleicht ins Viertelfinale einziehen kann, das wäre ja schon mal nicht schlecht. Wobei der dann natürlich irgendwie weiß nicht, auf Ran oder Akai oder so trifft, dann da ist natürlich schon lange Schluss. Also gegen solche Charaktere kann man sich, glaube ich, nicht durchsetzen. Ja, so von der Organisation, von den Mitgliedern würde ich sagen, dass Jin wahrscheinlich die meisten Chancen hat, weit zu kommen. Und bei Wermut würde ich fast schon sagen, dass so ihre Ära gerade so ein bisschen vorbei ist oder vielleicht auch mal wiederkommt. Aber in letzter Zeit ist da eben nicht so viel passiert mit Wermut und deswegen würde ich sagen, scheidet sie vielleicht schon im Viertelfinale oder im Halbfinale oder so aus. Mal sehen. Schon. Das ist ja optimistisch. Also ich denke halt so, Shuichi und Okiya und so sind alle ein bisschen wie Rebecca Black. Entweder quasi mag man sie oder man hasst sie total. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass so jemand gewinnt, weil irgendwie, wenn du jetzt hast, keine Ahnung, selbst wenn du Ai eigentlich nicht magst, musst du sie doch irgendwo mögen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, es gibt halt so Charaktere, die hasst man entweder oder liebt man, oder es gibt eben so Allround-Charaktere, die man einfach mögen muss, quasi. Ja, eben sowas wie Conan oder so. Obwohl ich Jin eigentlich auch mochte, bis er dann letztes Mal Okiya rausgeschmissen hat. Da war dann der Spaß vorbei. Hey, ich glaube jetzt zum Beispiel, dass die Charaktere, die nur selten auftauchen, jetzt nicht so weit kommen. Also ich glaube, dass da zum Beispiel Shinichi wird ziemlich weit kommen, Ran wird ziemlich weit kommen, Heiji, naja, der taucht jetzt auch nicht so oft auf, aber immer mal wieder dafür. Und ja, Kaido Kid denke ich auch. Aber so Charaktere, ich weiß nicht, wie Wermut und Jody leider auch, weil die ja in letzter Zeit gar nicht so toll davongekommen ist in der Serie. Und ja, also ich denke, die halt die Basics eben, Ran, Shinichi, Kaido Kid und so, werden ziemlich weit kommen. Wenn ich jetzt gerade mal sehe, die Achtelfinalbegegnung vom letzten Mal, wo dann Conan auf Kaito Kid getroffen ist und dann Conan 71 Stimmen hatte und Kaito Kid nur 31, da bin ich mir doch gar nicht mehr ganz so sicher, ob dann Kaito Kid überhaupt noch so weit kommen wird. Wird sicherlich viel Überraschung geben. Vor allem, ich hoffe mal, dass auch Sera weiterkommen wird. Da sehe ich das größte Überraschungspotenzial überhaupt, dass sie da vielleicht ins Achtelfinale oder ganz Viertelfinale einziehen kann. Ich meine, ihre Gruppe ist ja auch nicht so stark mit Wodka und so, was wir ja schon gesagt hatten. Also ich weiß es nicht, wenn nämlich Kaito Kid ist ziemlich populär jetzt mit dem 14. Film vielleicht, dass da irgendwie Sympathie gewachsen ist oder so, dadurch, dass er quasi aus dem Flugzeug springt und so, aus dem Zeppelin springt, um Colin zu retten und so. Bitte nicht spoilern. Naja, der Film erscheint ja kurz vor Start des Charakter-Contests, von daher könnte da vielleicht irgendein Zusammenhang sein, dass dann auch viele deswegen Kaito Kid wählen. Oder eben anderen Charakter, der sich da besonders in dem Film hervortut. Ich habe ihn noch nicht gesehen, von daher weiß ich das noch nicht. Aber ich bin mal gespannt, was denn da so kommen wird. Vielleicht werde ich davon ja auch beeinflusst und gebe dann meine Stimme ganz anderen Charakteren, als ich es vorher getan hätte. Wer weiß. Ja, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Also der 14. Film könnte schon ziemlich einen Einfluss nehmen, wobei ich jetzt bei Kaito Kid so die größte Hürde in der Gruppenphase sehe, eben weil da noch Shinichi und Ai vor ihm wahrscheinlich sind. Und aber dann im Achtelfinale, wenn er da hinkommt, hat er vielleicht wieder größere Chancen, weil da eben die Nachbargruppe mit Agasa und Jody vielleicht nicht ganz so stark ist. Aber da Dann müsste er müssen eben wir halt erst Kaito hinkommen. Kuruma weiter wählen. Ach, das ist auch interessant. Man sieht dann gleich, dass Kaito Kid nicht weiterkommen wird wahrscheinlich, deswegen wählt man den Kaito Kuruwa. Ist natürlich auch eine interessante Strategie, ja. Die gefällt mir. Dann will ich einfach den Nabenmann weiter, weil das ist ja Okiya. Nee, stimmt, ist er ja gar nicht. Da kann ich gar keinen anderen weiter wählen. Vielleicht Borben. Den wähle ich dann auch weiter. Ja, dann war es auch schon heute für die 34. Ausgabe des Conan Casts. Und ja, dann verabschiede ich mich und guckt bei uns im Blog vorbei, natürlich, und abonniert uns auf Twitter und Facebook. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.